75. Geburtstag des Genossen Kim Jong-il schickten der König des Königreiches Kambodscha, Norodom Sihamoni, und die große Königin Norodom Moninit Sihanouk am 15. Februar der Botschaft der DVRK in Kambodscha große Blumenkörbe. Im Auftrag des Königes und der großen Königin legte die Delegation des Königsschlosses der Regierung des Königreiches Kambodscha unter der Leitung des Vizepremiers für den Königsschloss Kong Sam-ol, des Vorsitzenden des kambodschanischen Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und zum Tag des leuchtenden Sterns, die Blumenkörbe an den Porträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il nieder und verbeugte sich davor. Der Leiter dieser Delegation übermittelte dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DVRK in Kambodscha die Grüße vom König und der großen Königin an Genossen Kim Jong-un zum Tag des leuchtenden Sterns.